WDR 5 Erlebte Geschichten. Seine Fans und Freunde nennen das, was Peter Brötzmann vornehmlich aus seinem Saxophon herausholt, Brötzen. Eine Wertschätzung der eigenen Ausdrucksformen, die den in Remscheid geborenen und in Wuppertal lebenden Jazzmusiker prägen und als einen der wichtigsten zeitgenössischen Vertreter des New Jazz auszeichnen. Und das auch noch mit 75 Jahren, die er gerade geworden ist. Mit 9 lernte er bereits Klarinette, mit Anfang 20 hatte er sich an den Free Jazz herangearbeitet, dem er sich fortan widmete. Bands gründete, mit anderen Größen spielte und mit dem Album Machine Gun die Szene revolutionierte, in Europa, den USA und Japan. Brötzmanns Wurzeln in der Fluxusbewegung, die etwa auch Karl-Heinz Stockhausen zuzuschreiben ist, sagten ihm, dass das Motto »In der bildenden Kunst gibt es nichts an Material, das man nicht benutzen kann«, auch auf die Musik angewendet werden könnte und müsste. Meine beiden Elternteile kommen aus Pommern, jetzt so Mittelpolen. Meine Mutter aus einem Kleinstadt namens Schlawe damals und mein Vater aus Stettin. Und mein Vater kam aus einer alten Beamten- und Soldatenfamilie und meine Mutter eine kleine Landpomeranze. Mein Vater wollte aber nicht Soldat werden. Er ist dann Steuerbeamter geworden vor dem Kriege, wurde dann Ende des Krieges doch noch versetzt nach Remscheid, wo ich dann geboren bin, 1941. Und dann wurde er doch noch eingezogen und war in Russland, war abgehauen von den Russen, kam 1949 erst wieder. Damals gab es ja in den Nachkriegsjahren noch eine funktionierende Metallindustrie, Eisenindustrie in Remscheid. Und da hat er sich dann entschlossen, in die Privatwirtschaft zu gehen, was natürlich ein weiser Entschluss war. Und so bin ich in diesem mittelprächtigen bürgerlichen Umfeld groß geworden. Allerdings, so ein netter Kerl mein Vater war, aber er war durch seine preußische Erziehung in gewissen Dingen doch sehr, sagen wir mal, begrenzt. Und als ich dann abzeichnete, so mit 13, 14, 15, dass meine Interessen ganz woanders lagen, erst bei der Malerei, aber Musik spielte auch immer eine Rolle. Und als abzusehen war, dass ich nicht zum Beispiel in seine Fußstapfen trete. Er war damals hieß das Bergische Stahlindustrie, damals das größte Eisenunternehmen da in Remscheid. Mit Gusseisen und all spezielle Geschichten, war wohl Leiter der ganzen Steuergeschichte da irgendwie. Wie hieß das damals? Steuersyndikus hieß das. Ich weiß nicht, ob das heute noch ein Berufsbild ist. Naja, und das war natürlich für seinen Traum zu verwirklichen, ein Haus zu bauen für die Familie und so ein ganz feines bürgerliches Leben zu führen, das passte. Bloß ich passte nicht. Ich hatte dann auch irgendwie die Nase auch vom Gymnasium voll, bin dann mit 17 abgehauen von der Schule und habe eine Prüfung. Hier gab es diese Kunstschule, die hieß damals Werkkunstschule, so ein in Wuppertal, so grob gesagt so ein Nachfolge von Bauhausgeschichten, also mehr in die angewandte Richtung. Aber wir hatten schon eine freie Malerklasse, Bildhauerklasse und so weiter. Da habe ich dann die Aufnahmeprüfung gemacht und bestanden. Und dann gab es natürlich einen großen Bruch mit dem Elternhaus, weil mein Vater absolut kein Verständnis hatte. Meine Art und Weise zu leben und sich auf sowas Unsicheres einzulassen. Ich war natürlich mit der Malerei beschäftigt. Ich hatte auch schon in Remscheid ein eigenes Atelier. Damals waren Dinge ja noch billig, irgendwelche Hütten zu mieten für ein paar Mark. Das war so Ende der 50er Jahre. Dann spielte ich ja schon in einer Band in Remscheid und die stand auch ab und zu in der Zeitung und sein Name in Beziehung mit dieser Art von amerikanischer Musik, das war alles nix, das war furchtbar für ihn. Naja, ich habe einfach für mich selbst entschieden, ich höre mit der Schule auf. Naja, ich habe aber einfach gemacht, was ich wollte und bin ich dann hier in Wuppertal gelandet und habe auch ganz schnell geheiratet während des Studiums. Meine Frau war im selben Semester natürlich, wie das so geht. Und dann haben wir auch gleich zwei Kinder gemacht. Und das kriegte mein Vater alles nicht geregelt. So gab es lange Jahre Sendepause. Wir haben vielleicht mal, wenn wir mit den Kindern mal nach Remscheid fuhren. Zu meiner Frau war er immer ganz wunderbar freundlich. Aber wir haben höchstens mal guten Tag gesagt. Es war schon komisch, ja. Er hat so auf seinem Sterbebett hat er dann doch irgendwie mal noch was gesagt, was ein bisschen spät kam. Vielleicht hast du doch recht. Aber so aus diesem mittelprächtigen bürgerlichen Haushalt, da komme ich her. Ja, ich meine, das war Ende 50, Anfang der 60er. Hier in Wuppertal war der Teufel los im Theater. Wir hatten immer ein gutes Orchester, wir hatten gute Theaterleute, also all die großen Regisseure, die später richtig großen Namen hatten, wie Luc Bondy oder Zadek oder Fassbinder und was weiß der Teufel. Die waren wenigstens kurz mal hier für Gastspiele oder auch manche für längere Zeiten. Und wir hatten gute Dramaturgen hier. Also in der Beziehung war der Teufel los. Dann hatten wir in der Kunstszene die Galerie Parnasse, die gerade hier auf dem Berg um die Ecke lag. Und der Herr Jährling, der Direktor dieser Galerie, war Architekt und hat sein ganzes großes Haus für Ausstellungen zur Verfügung gestellt. Und das war natürlich für uns Studenten immer ein guter Platz, wo man rumhängen konnte und Dinge sehen und erleben konnte. Und dann hat er die erste große Nam June Paik-Geschichte gemacht. Da lebte Paik in Köln. Und Paik brauchte ein paar Leute, die halfen. Er hatte ja damals vor der Fernsehgeschichte hatte er allerlei präparierte Klaviere gebaut und andere Maschinchen, die auch zum Gebrauch für die Besucher dastanden, die aber nach jedem Tag zusammenfielen, den man also am nächsten Tag wieder aufbauen musste. Und da war ich einer der zwei, drei Leute. Und Paik war ein wirklich großartiger Typ. Und durch ihn habe ich dann doch einige Fluxus-Leute kennengelernt, habe auch einige Performances gemacht mit denen. Und ich habe dann mit zwei anderen Helfern für Paik eine Ausstellung aufgebaut in Amsterdam, in der Galerie Amstel 47. Und zur gleichen Zeit hatte Fluxus in einem alten Kino in Amsterdam ein paar Nächte Performances. Da waren wir dann auch mit eingesetzt. Das war so 62. Ich war, glaube ich, einer der Ersten, die in Remscheid den Dienst verweigert hatten. Und dann studiert, Kinder, Familie. Und ich sagte, da kommt nie was. Und dann kam doch noch was. Und dann haben wir das durchgezogen hier mit einem guten Anwalt. Ich hatte schon den Einberufungsbescheid. Und wir sind dann bis zum Verwaltungsgericht nach Düsseldorf gegangen. Und einen Tag vor dem Einberufungsbescheid-Datum hatten wir den letzten Prozess. Und den haben wir Gott sei Dank gewonnen. Ich hatte aber schon meine Fahrkarte nach Amsterdam in der Tasche. Hatte auch in Amsterdam zu der Zeit ein paar Freunde. Die hatte ein Zimmerchen am Kalkmarkt unterm Dach. Also ich wäre abgehauen. Aber Gott sei Dank war es nicht nötig. Deutschland war ja eine graue, muffige Angelegenheit, immer noch trotz aller Aktivitäten, hier in der Stadt zum Beispiel. Aber es war immer so erfrischend. Das erste Mal nach Holland bin ich mit 14, glaube ich, nach Amsterdam. Und seitdem immer wieder, hatte dann auch glücklicherweise viele Freunde gefunden und immer, wenn man über die Grenze kam, dann konnte man irgendwie aufatmen. Ich hatte auch mit einem anderen Remscheider Malerfreund meine erste größere Ausstellung in Nimwegen. Während dieser Tage, als dieses Fluxus-Festival in Amsterdam stattfand, hatte ich zum ersten Mal Mischa Mengelberg getroffen. Der spielte zu der Zeit in einem Club am Rembrandtsplein der hieß Scheherazade. Und Mischa zu der Zeit hatte ein Quartett, ziemlich monkisch angehaucht, aber sehr, sehr gutes Quartett mit einem wunderbaren Altspieler, Piet Noordijk. Und Kees Slinger war der Trommler, Pim Jacobs der Bassist. Das waren für unsere deutschen Verhältnisse schon eine kleine Offenbarung. Das war schon toll. Und naja, dann hat sich der Kontakt gehalten und auch vertieft, dann Willem Breuker getroffen, an Benning getroffen. Also zwei, mit denen ich dann doch über lange Jahre, mit Han immer noch, was zu tun habe. Das war schon ein etwas freieres Leben da. Eine meiner ersten Reisen noch in der Schule war so 4 Wochen nach England und davon 2 Wochen in London mit so gut wie keinem Geld, aber irgendwie haben wir uns da durchgeschlagen. Also das war schon immer toll, woanders zu sein, bloß nicht im eigenen Lande. Die schwierigen Zeiten, die kamen eigentlich in Holland. Ich habe dann auch eine Zeit lang so halb und halb in Wuppertal, halb in Amsterdam gelebt. Und als ich dann so die ersten Wochen in meinem kleinen Kämmerchen da im Kalkmarkt lebte, das war das alte jüdische Viertel auch, da musste mich meine Freundin auch an die Hand nehmen und mal rumzeigen in die Käsebuden. Und die haben mich zum Teil erstmal nicht bedient, weil sie hörten, mein Englisch war nowhere zu den Zeiten. Und die hörten natürlich gleich den deutschen Akzent. Das war also in den frühen 60er Jahren. Ja, das war schwierig. Auch die Presse war nicht so einfach. Es gibt in Amsterdam so einen Künstler-Journalisten-Club, der heißt De Kring, auch am Rembrandtsplein. Nach den Konzerten bin ich ab und zu mit Mischa dahin. Und da gab's doch immer etwas böse Worte. Nur hatten die Holländer ja das Problem, dass die ihre Kollaboration mit den Deutschen natürlich über Jahrzehnte unter den Teppich gekehrt haben und mussten das natürlich auch irgendwie loswerden. Und das ist ja, glaube ich, erst in den 80ern mal ans Licht gekommen durch, ich glaube, Journalisten beim Volkskrant oder so, die haben das dann mal doch ein bisschen öffentlich gemacht. Das wollten sie natürlich überhaupt nicht gerne hören. Zu der Zeit hatte ich eine Lithopresse bei mir im Keller. Kann 64 gewesen sein. Und das waren natürlich für die Jazzmusik sowieso wunderbare Zeiten. Also Dieter Frenzel, der hatte Beziehungen zur Konzertagentur und dann haben wir das Mingus-Konzert veranstaltet. Die hatten eigentlich ihr letztes Konzert in Paris, aber kamen dann mit einer etwas kleineren Formation nach Wuppertal. Aber da war Jackie Byard dabei, da war Eric Dolphy dabei. Und das Gute, nach dem Konzert haben wir dann in unserem Künstlerclub mit gutem Essen und viel zu trinken, haben wir dann die ganze Nacht mit denen rumsitzen können. Gunter Hampel hat noch gespielt ein bisschen. Und ich hatte das Glück, mit Dolphy und Jackie Byard den ganzen Abend am Tisch zu sitzen. Das war schon natürlich eine ganz tolle Sache für einen, der eigentlich nichts weiß, nicht? Wir hatten ja unsere Informationen, die waren ja sowas von beschränkt, verglichen mit den Engländern oder Holländern. Die Kollegen wussten immer ganz viel mehr. Dolphy hat viel erzählt und Jackie Byard war ein lustiger Vogel auch, hat ganz viele Geschichten erzählt, von wo er herkam und wie das mit dem Stride Piano so ging und Geschichten über Geschichten. Und dann ist Dolphy am nächsten Morgen, haben ihn noch zum Zug gebracht, ist er nach Holland gefahren, zu dieser berühmten Session. The Last Date heißt die, mit Mischa Mengelberg und Han Benning. Und danach ist er eingeladen worden nach Berlin, wo er dann auch gestorben ist, weil sich keiner um ihn gekümmert hat und er auch seine Diabetesgeschichte nicht den Leuten erzählt hat. Und irgendwie ist er da ziemlich einsam gestorben. Es war natürlich die Zeit, wo man automatisch gegen all das, was war, und gegen das Establishment, man konnte sich ja auch nicht loslösen von den allgemeinen politischen Strömungen. Ich meine, wir haben damals auch in allen Unis gespielt, weil die Asten waren alle links besetzt natürlich. Nicht? Das waren noch Zeiten. Mitte, Ende 60er, ja, ja. Und Anfang 60 hatte ich angefangen, mit Peter Kowal zu spielen. Der war hier noch auf dem Gymnasium. Bassist, spielte zur Gymnasiumzeit noch Tuba. Und ich habe ihn dann überredet, besorgt dir mal einen Bass. Weil das war der einzige junge Mann, der ein bisschen an Neuerem interessiert war. Und wir haben dann mit diversen Trommlern aus der Gegend ein Trio gemacht und haben uns auch immer umgeguckt, was passiert woanders. Und ich durch meine Kontakte nach Holland, ich habe dann Willem Breuke und Han Benning kennengelernt und haben auch gleich angefangen, zusammen zu spielen. Und Kowald hatte Connections nach England zu den Leuten um Johnny Stevens rum, Little Theatre Club und Johnny Stevens, Trevor Watts. Und Evan Parker war dann auf einmal da, Rutherford, Paul und so weiter. Und da ergab sich dann ein ganz immenser, wichtiger Austausch auch. Ich meine, Geld gab es selten, aber wir haben es einfach gemacht. Dann die ganzen Schwarzafrikaner in London, Dudu Bukwana oder Mongezi Feza. Und das passierte alles so Ende 60er. Nicht? Und da gab es wirklich einen ungemeinen Austausch. Und wir haben dann hier in Wuppertal auch angefangen, Konzerte zu organisieren. Damals gab es auch im Rückblick, kann ich sagen, eine ganz vernünftige Zusammenarbeit hier mit dem Kulturamt. Das hielt auch lange Jahre an. Inzwischen hatten wir natürlich auch mit Schlippenbach, Schof, Dudek, der Kölner Clique doch ganz gute Beziehungen. Alex hatte ja auch 66 sein erstes Club Unity in Berlin aufgeführt. Da waren auch eine ganze Reihe von meinen Kollegen dabei, also Kowald, zwei Belgier, mit denen ich damals arbeitete, Claude Derain und Chris Wanders. Und das ging dann so langsam los. Und wir wollten ja auch alle dasselbe, die Engländer, die Holländer. Wir arbeiteten eigentlich alle auf unterschiedliche Art und Weise, aber doch an neuen Klängen, an neuen Geschichten. Eigentlich habe ich angefangen mit Klarinette, weil wir hatten in unserem Gymnasium, da war ich so 14, habe ich so nachmittags in der Schule so einen Jazzclub machen dürfen. Ich hatte einen ganz guten Musik- und Deutschlehrer, der hat uns sehr unterstützt. Und wir hatten eine Band, eine Dixieland-Band, das war ja Revival-Zeit damals. Und da gab es einen sehr guten Klarinettisten, der dann Abitur machte und die Klarinette stand rum. Und dann habe ich mir die unter den Nagel gerissen und nach Hause mitgenommen und alle zur Verzweiflung getrieben. Aber ich durfte dann nach einer gewissen Zeit in eine Remscheider Band, die ein paar von den jungen Herren studierten an der Folkwang-Schule. Und das war dann schon was. Und die haben mich nicht nach Hause geschickt. Und wir haben so, ja, Swing-Geschichten gemacht. Und dann wollten die auch mehr. Dann wurde es ein bisschen Bebop-mäßig. Und dann hieß es, Weizmann, du brauchst ein Saxophon. Da habe ich so mein Fahrrad verkauft, meine elektrische Eisenbahn und was weiß der Teufel. Und habe mir dann mein erstes Tenor gekauft. Ja. Und das machte schon Spaß. Was bleibende Eindrücke hinterlassen hat, war, als das Blues and Folk Festival unterwegs war hier in Europa mit Howling Wolf. Und die waren dann auch hier in Wuppertal, muss schon 60er gewesen sein, denke ich mal. 61 oder 60 oder sowas. Das hatte Horst Lippmann aus Frankfurt damals auf die Beine gestellt. Und der Rau natürlich, der Fritze. Ne, vielleicht war es doch Ende 50 oder so. Ich war so begeistert von Howling Wolf was ich immer noch bin, dass ich da wirklich hinter die Bühne geschlichen bin, einfach um denen die Hand zu schütteln. Oder er mir, der hatte solche Pranken. Und hat sich gefreut, denke ich mal. Und das war schon eine tolle Erfahrung. Oder auch mit, wir hatten Sidney Bechet, hatten wir zweimal in den 50er Jahren hier in der Stadt. Das ist ein New Orleans-Klarinettist, Sopransaxophonist, Kumpel von Louis Armstrong in frühen Jahren. Der war, glaube ich, einer der ersten, der sich in Frankreich niedergelassen hat. Und das war für mich als Saxophonspieler auch schon eine ganz wichtige Erfahrung, weil der Typ, der hat geblasen wie der Teufel. Das ist für mich immer noch der einzige Sopransaxophonist, den ich irgendwie schätze. Das war wirklich unglaublich intensive Musik. Naja, und dann konnte man ja zu diesen Zeiten in Essen, in Düsseldorf, ab und zu mal in Köln, man konnte alle Bands hören, die unterwegs waren, nicht? Ich habe alle Coltrane-Bands vom Quartett bis Sextett mit Dolphy, mit Kenball Adderley, alle Bands gehört. Oder Horace Silver, Art Blakey war alle naslang irgendwo. Das war auch so Ende 50, Anfang 60er. Oder auch in Essen, da gab es den Kollegen von Joachim Ernst Behrendt, den Schulte Barenberg, der in Essen gute Konzerte angesetzt hatte. Und eins vergesse ich nie, das war so ein Treffen von Coleman Hawkins, Bud Powell, Kenny Clark und Oscar Pettiford. Und das ist mir immer noch als eins der besten Konzerte, die ich je gehört habe, überhaupt im Gedächtnis geblieben. Ja, man konnte so viel Musik hören. Es war nicht einfach, weil man ja kein Geld hatte, aber irgendwie ging das. Das musste einfach sein. Und dann gab es ja durchaus nicht zu vergessen Kurt Edelhagen. Und der hatte ja wirklich tolle Leute in der Band. Und die spielten dann, wenn sie mal Zeit und Lust hatten, im Jazzclub Ritterstraße in Solingen. Und da habe ich so die ersten nächtelangen Sessions gehört mit Karl Drewo, Tabby Hayes, ach, allen möglichen Leuten. Und das war schon toll. Es war eine gute Schule. Der Erfinder des Brötzens, der Jazzmusiker Peter Brötzmann, der gerade 75 Jahre alt geworden ist, heute in der WDR5-Sendereihe Erlebte Geschichten. Eine Sendung von Ingo Zander. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.